die das alle wollen. Es sind die Staatsgewalt in ihren Händen, wer leider viel zu oft missbraucht. Polizei beschützt uns, Polizei ist gut. Polizei sind Freund und Helfer in der Not. Polizei beschützt uns, Polizei ist gut. Polizei sind Freund und Helfer in der Not. Fahren Sie mal Patrouille, ja dann sind Sie geil drauf. Vor Verdachten geht es nicht, vor der Ampel halten Sie nicht auf. Und sind Sie mal einen, der Ihnen nicht gefällt. Er wird von Ihnen schikaniert, im Busfeld dann gefällt. Polizei beschützt uns, Polizei ist tot. Polizei ist ein Freund und Helfer in der Not. Polizei beschützt uns, Polizei ist tot. Polizei ist ein Freund und Helfer in der Not. Polizei beschützt uns, Polizei ist tot. Polizei ist ein Freund und Helfer in der Not. Polizei beschützt uns.